नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से इति पीसो भगवा अरहं सम्मा सम्बुन्दो विद्याचरणसम्पन्नो सुगतो लोकविदु अनुत्तरो पुरिसधम्मसारथि सत्ता देवमनुषाणां बुन्धो भगवा स्वाखातो भगवता धम्मो संदीथिको अकालिको एहिपास्सिको औपनायिको पच्चत्तं वेदिताब्बो विन्युहि ति सुपतिपन्नो भगवतो सावकसंगो उजुपतिपन्नो भगवतो सावकसंगो न्यायपतिपन्नो भगवतो सावकसंगो सामीचिपतिपन्नो भगवतो सावकसंगो यदिदं चत्तारि पुरिसयुगानि अर्थपुरिसपुंगला एस भगवतो सावकसंगो आहुनेयो पाहुनेयो दक्षिणेयो अञ्जलिकरणीयो अनुत्तरं पुण्यक्षेत्रं लोकस्सति एवं बुद्धं शरणं धम्मं संगं च भिक्खवो भयं वा चम्पितत्तं वा लोमहंसो न हे सतीति। So, wir haben in den letzten 3 Tagen über Nekama Parami gesprochen, indem es besonders von Bedeutung ist für unsere Meditation, haben wir es etwas länger darüber gesprochen. Heute hoffentlich kommen wir ein bisschen weiter. Was? Vielleicht kommt es jetzt aber noch. Jetzt wählen uns noch die letzten 2 von den 6 Kräften. Okay, ich werde das zusammenfassen und dann heute werde ich auch erklären, indem die meisten von uns über Atmen meditieren. Auf den Bezug von dem, was wir gelernt haben, zum Atmen. Das wird wahrscheinlich dann von Interesse sein auch. Also, was wir immer richtig verstehen müssen, ist, dass dieses Ziel von Nekama Parami ist, dass wir von allen Formen von Zerstreutheit des Geistes, Vikshipta Chitta, dann loswerden. Das ist dann Funktion von Nekama Parami. Indem wir durch Nekama nicht mehr an die Inhalt von unseren Sinnen Erfahrung anhaften und auch nicht mehr an die vermindern Anhaftung an Existenz, was auch damit zu tun hat, werden wir dann imstande sein, Zustand des Geistes zu üben, das befreit ist von Zerstreutheit. Und dieser Geist, das befreit ist von Zerstreutheit, ist eben der Geist, das dann Weisheit üben kann. Der zerstreute Geist kann nicht erfolgreich Weisheit üben. Und üben von Weisheit besteht darauf, dass der Geist dann durch Weisheit, indem er sich von Zerstreutheit befreit hat, durch Weisheit wird er sich befreien von den Vipalasas oder Viparyasas auf Sanskrit, von den, wie übersetzt man Vipalasa? Verdrehung oder Perversion. Perversion, Verdrehung, wie immer man das versteht. Es gibt drei Sorten von Perversion oder von Verdrehung des Geistes, die es unmöglich für ihn machen, mit Wahrheitsgemaß wahrzunehmen und zu unterscheiden. Das sind eben diese Verdrehung von Wahrnehmung, Verdrehung von Unterscheidung oder von Citta, Sanya-Vipalasa, Citta-Vipalasa und Ditti-Vipalasa und Verdrehung von den Ansichten. Diese drei Sorten von Verdrehungen machen es unmöglich für uns, dass wir die Sachen wahrheitsgemäß wahrnehmen und dadurch im letzten Ende, es ist eben durch Weisheit, dass unser Geist dann völlig geläutert wird. Durch die Läuterung, durch indem man Zerstreutheit des Geistes beseitigt, wird immer nur Zeit begrenzt, die Läuterung des Geistes, indem man die Vipalasas, die Verdrehungen überwunden hat, ist dann permanent. Also wenn wir jetzt noch leiden, es ist nichts anderes als Zerstreuenheit des Geistes und auch die Verdrehungen des Geistes. Die andere Paramis, dann helfen, dass man diese auch beseitigt und verstärkt. In diesem Sinne, diese zwei Paramis sind für uns von besonderer Bedeutung. Und wir haben schon erklärt, dass sie miteinander sehr eng verbunden sind. Indem man die Jhanas übt und Samadhi übt. Und die natürlichen Kräfte, die sind dann übernatürliche Kräfte, die sind dann die Folge von erfolgreichen Praxis, von Nichtzerstreutheit des Geistes. Alle diese Training ist die sozusagen die Grundlage für Weisheit. Die Grundlage für das, dass wir Besonderes uns von Tanha befreien, von Begierden befreien. Die weltliche, die Übung in den weltlichen Samadhis dann befreien uns von den weltlichen Begierden, ohne an weltliche Begierde zu verzichten, kann man nicht diese erfolgreich üben. Indem man durch die Übung in den Samadhis versteht, dass die Läuterung des Geistes ist sehr eng mit Läuterung des Objekts verbunden, durch Läuterung von Rupa, das man in Samadhi erfährt, man wird dann auch imstande, den Geist zu läutern und von Begierden zu befreien. Von sinnlichen Begierden zu befreien. Das ist dann die Voraussetzung für Weisheit, durch die man auch imstande sein wird, den Geist von Nichtwissen zu befreien und eben Begierde und Nichtwissen sind die zwei Ursachen, Hauptursachen für das Leiden. Also die Ziel von Nekama ist, unseren Geist von den Begierden zu befreien. Und Ziel von Panya ist, unseren Geist von Nichtwissen zu befreien. Und Nichtwissen eben besteht in den Perversionen des Geistes, das wir schon erklärt haben. Die Training, wir haben schon erklärt, die Training in Shamatha, geschieht in diesen neun Bleiben des Geistes, Chitta Stiti. Die dann sehr eng mit den sechs Hindernissen oder Fällen von Shamatha verbunden ist, die werden dann während dieses Training beseitigt. Wer beseitigt sie? Die 8 Prahana Samskaras, die wir auch erklärt haben. Was durch diese Training, was bekommt der, welche Kräfte bekommt der Übende, haben wir schon auch erklärt. Die 6 Kräfte, angefangen mit Kraft von Herren, Kraft von Überlegen, Kraft von Sati, Kraft von Sampajanya, Kraft von Virya und Kraft von Übung. Man muss unaufgehört, unaufhörlich Samatha üben, damit man allmählich imstande wird, diese Zerstreutheit des Geistes völlig zu beseitigen. Das ist, wie wir gesagt haben, Ziel von Nekama Parami. Der Bodhisattva, er kann in der Welt, obwohl er in der Welt bleibt, er kann in der Welt bleiben und viele Sachen in der Welt tun, auch weltliche Sachen, die nicht unbedingt alle mit transzendentale Weisheit verbunden sind, auch weltliche Sachen, die mit Schwächen verbunden sind. Er kann sehr erfolgreich üben, indem sein Geist nicht zerstreut ist. Indem sein Geist nicht zerstreut ist, er kann sich alle Wissenschaften einverleiben, ist nicht gut. Eineigen ist besser. Eineigen. Er kann sehr effektiv alle verschiedenen Upaya, die Heilmittel anwenden. Und natürlich diese Unzerstreutheit des Geistes ist auch Bedingung für Übung von den anderen Paramis, von Virya, von Kanti, von Adhidhana, Satya, Metta, Upekkha, alle, für alle diese Paramis, die dann folgen, ist Nekama Parami, Unzerstreutheit des Geistes, ist dann die Bedingung. Deswegen, wenn die meisten von uns sich jetzt in Samadhi üben, soll man es in dieser Perspektive sehen. Die Samadhi ist nicht nur für einen, der Samadhi lernt mit dieser Perspektive von Paramis, ist nicht nur ein Mittel zur Befreiung, es ist auch Mittel für sich nützlich für sich selbst und für die Welt zu machen. Das ist die Perspektive von den Jatakas. Je mehr man Samadhi geübt hat, mit Perspektive von Nekama Parami, desto wird man auch in allen möglichen täglichen Situationen effektiv handeln können, indem man mit konzentriertem Geist frei von Zerstreuung sich übt. Dazu dann ideale Meditation natürlich ist Anapanasati. Deswegen, bevor wir unsere Nekamaparami verlassen und gehen zu Weisheit, das darauf basiert ist. Weisheit ist basiert auf nicht zerstreuten Geist. Erklären wir ein bisschen, wie sich diese Sachen, was ist Bezug von den neuen Bleiben des Geistes und diesen sechs Fällen und acht Prahana Samskaras, acht Kräften, die die Fälle beseitigen, auch in Bezug zu Atmen. Und damit wir es erklären, diesmal wir können benutzen wieder zum Wechsel Theravada in Patisambhida Magga, der Pfad der Diskriminierung, das auch in Englisch übersetzt wurde von Jnanamoli, derselbe Übersetzer, der auch Visuddhimagga ins Englisch übersetzt hat. Ich glaube, das ist hier in der Bibliothek auch. Patisambhida Magga. In Patisambhida Magga gibt es ein Teil über Anapanasati, wo am ausführlichsten über diese Meditation berichtet wird. In Übung von Anapanasati, so Patisambhida Magga, werden 200 verschiedene Jnanas, 200 verschiedene Kenntnisse erreicht. Deswegen, wir haben schon erklärt, dass diese Übung von Anapanasati besonders eng ist verbunden mit Weisheit. Es wird erklärt auch in Abhidharma Kosha als nichts anderes als reine Weisheit-Übung. Reine Weisheit ist nichts anderes als reine Betrachtung. Anupassana. Und Wesen von Satipatthana Praxis ist nichts anderes als Anupassana. Anupassana heißt reine Betrachtung. Und in der buddhistischen Tradition reine Betrachtung von Körper, von den Gefühlen, von dem Geist. Und von den Objekten, die zu Befreiung führen. Verständnis von denen zur Befreiung führt oder von mentalen Objekten, die mit eng mit Verwirklichung verbunden sind. Diese vier Sorten von reinen Betrachtung ist der einzige Weg zur Befreiung. Der einzige Jana. Und diese in Bezug zu Anapanasati wird erklärt in Patisambhidamaga, wenn man es als reine Betrachtung gibt. Wir erklären nicht alle diese verschiedenen Jnanas, wir konzentrieren uns an 18 Upaklesas. Upaklesas kann man übersetzen als Fehler oder Unreinheiten in reinen Betrachtung von Atmen. Wenn man von diesen Unreinheiten, von reinen Betrachtung von Atmen befreit wird, kommt Anapanasati-Übung zu voller Blüte und zu wird dann mit tiefen, kann dann mit sehr tiefen Einblick verbunden werden. Ja? Und indem diese 18 Fehler in reinen Betrachtung von Atmen sehr eng verbunden sind mit dem, was wir in den letzten Tagen erklärt haben, dann werde ich sie heute erklären. Und Sie kennen sie dann, je nach eurem Verständnis, mit dem, was wir gelernt haben, verbinden. Und was sind die 18 Fehler in reinen Betrachtung von Atmen? Ich hoffe, dass ich mich erinnere. Die werden erste ist Asasam Anugachanto Bahida Vikhepa. Asasam Anugachanto Antara Vikhepa. Pasasam Anugachanto Bahida Vikhepa. Wenn man mit dem Geist den Prozess von Einatmen folgt, bevor wir erklären diese 18 Fehler in Unreinheiten, wir erklären, was Patisambhidamaga erklärt, wie wird Training in Samadhi gemeistert in drei Stufen. Also am Anfang, was die meisten von uns jetzt lernen, am Anfang ist nach Patisambhidamaga ist definiert durch drei Eigenschaften. Was sind die drei Eigenschaften von Anfang von Training in Samadhi? Erste ist, dass Patipanta, die man kann übersetzen als die Hindernisse werden beseitigt. Das sind besonders die fünf Nivaranas. Kamachanda und so weiter, wir haben gelernt. Kamachanda, Patigha, Tinamida, Udacha, Kukucha und Vichikicha. Fünf. Jeder weiß die fünf Hindernisse, soll ich erklären. Wukai. Sinnliche Begierde, Resistenz oder Ablehnung von dem Objekt, Trägheit und Das ist die Faulheit. Mattheit. Trägheit und Mattheit. Udacha Kukucha heißt die Aufgeregtheit und Rastlosigkeit. Kukucha ist Gewissensunruhe. Ja, das ist gut. Und Zweifel. Diese fünf. Die werden beseitigt. Dann Samatha Nimittam Patipajati. Er erreicht Samatha Nimitta. Der Yogi, indem er sich beschäftigt mit Beseitigung von den fünf Nivaranas, er erreicht Samatha Nimitta. In Anapanasati ist das diese Patibhaga Nimitta, das erscheint an den Berührungspunkt von Einatmen und Ausatmen. Das ist dann Samatha Nimitta in Was erscheint da? Samatha Nimitta. Patibhaga Nimitta. Reflektive Bild von dem Atmen. Wenn man richtig über Atmen meditiert und kommt in Läuterung des Geistes und des Objekts, dieser Prozess wird deutlich, dann an der Berührungsstelle von Atmen erscheint verfeintes Bild von Atmen. Dieses verfeintes Bild von Atmen, Farbe oder Licht, wenn stabilisiert wird, wird zu Objekt von Versenkung. Wenn diese wenn es wird Objekt von Versenkung, wenn es stabilisiert ist, heißt es reflektives Bild. Wenn es gefasst werden kann, heißt es Ugahanimitta. Bild, das, wenn es einigermaßen stabilisiert ist, man braucht nicht, sich nicht mehr um Atmen kümmern, man sieht, konzentriert sich auf diese Zeichen von verfeinten Objekt. Wenn man das macht und wird erfolgreich, wird stabilisiert, bewegt sich nicht mehr, dann wird es reflektive Bild. Patibhaga Nimitta. Patibhaga Nimitta in Samadhi ist, in Anapana Samadhi ist, der, ist das Objekt von Vitaka Vichara, von allen Faktoren von Versenkung. Alle Faktoren von Versenkung erscheinen auf diesem reflektiven Bild von Atmen. Können nicht anderswo erscheinen. So wie Sudhimagga. Also Samatha Nimitta für diejenigen, die sich mit Anapanasati beschäftigen, dann ist nichts anderes als diese Patibhaga Nimitta, reflexives Bild von verfeinten Atmen, das erscheint an der Berührungsstelle mit dem Atmen, wenn Konzentration besser wird. Das ist dann Objekt von angrenzenden Sammlung von erste und von erste Apana, erste Jhana, zweite Jhana, dritte Jhana, vierte Jhana, die alle haben diesen Objekt, dieses Objekt. Dann man kann in Versenkung nur gehen, wenn eine Samatha Nimitta erscheint. Sonst nicht. Ist das jetzt die dritte Stufe? Nein, das ist zweite. Diese Samatha Nimitta, Samatha Nimitta erscheint, es kann Patibhaga Nimitta sein oder es muss nicht Patibhaga Nimitta sein, es kann auch ein Objekt ohne Bild sein oder mit Bild, je nachdem. Und dritte ist, dass der Geist Pakandana, der Geist, wie übersetzt man Pakandana? Der Geist wirft sich hinein. Wenn der Geist sich wirft hinein, er vereinigt sich damit und so erlebt der meditierende Zustand von Jhana. Und das ist Anfang. Was ist Unterschied zwischen Jhana und normalem Geist, das wir erleben jetzt oder was immer, wenn wir nicht tief in Meditation sind? Im Zustand von Jhana, Objekt und in dem das Objekt sich nicht ändert, lange, lange Zeit, Inhalt des Geistes sich auch nicht ändert. Deswegen, in jedem Moment, der Geist bleibt mit demselben Inhalt und mit demselben Objekt. Das ist dann Zustand von Jhana. Wenn man diesen Zustand erreicht hat, er kann dann bleiben lange Zeit mit demselben Objekt und mit demselben Inhalt des Geistes. Deswegen, sein Geist wird sehr stark. Ohne dieses Training, der Geist kann nicht große Stärke haben. So stark, wenn man richtig übt, dass man auch allmählich, wenn erfolgreich, starker Geist, man kann übernatürliche Kräfte erwerben. Dann können Sie hören, was Ihre Verwandten oder Freunde in Berlin gerade sagen, worüber Sie gerade sprechen. Ganz prima. Nicht so prima. Na gut. Das ist aber jetzt, wir kommen zu zweite, die Mitte von Training in Jhana, so Patisambhidamaga, kommt, dass der Yogi, zweiter Schritt, er muss sich in Upekkha üben, Gleichmut. Gleichmut gegenüber was? Gleichmut gegenüber diesen Shamatha-Geist, Gleichmut gegenüber diese Einspitzigkeit des Geistes und Gleichmut gegenüber all diese Freude und Seligkeit, das er erlebt in den Zuständen von Jhana. Nur dann wird Jhana gereinigt. Sonst kann geschehen, dass die Jhana wird durch mit Begierden begleitet. Dann man fällt von Jhana. Jhana wird nicht rein. Und wie die Studenten von Buddhismus wissen, die ganze buddhistische Kosmologie ist basiert auf die verschiedenen höheren Welten von den Göttern, sind gegliedert auf Prinzip von Reinheit von Jhana. In erste Jhana, die Mahabrahmas haben volle Meisterschaft geübt. Die Purohitas, dann mittlere Meisterschaft, und die Brahmakayikas, das sind nur die Diener da. Die haben nicht Meisterschaft in Jhana erreicht, indem ihre Jhana ist nicht ganz rein. Dann können sie nur Diener sein. Dann bitte geben sie sich Mühe, dass sie nicht Diener sind, sondern Mahabrahmas. So, dann, das ist dann Mitte von Training in Shamatha, in den unzerstreuten Geist, in Einspitzigkeit. Und Ende von dem Training, was lässt sich jetzt sehr gut verbinden mit dem, was wir in den letzten Tagen gelernt haben, hat vier Eigenschaften. Erste ist Anativata Sankhara, die Geistesfaktoren, die Inhalt des Geistes bestimmen, sind im Zustand von Anativata. Die werden nicht zu viel, nicht zu wenig, wie sagt man? Balance in Zustand von perfekten Balance. Wie schön man sich fühlt da. Diese genau geistliche Gesundheit, genauso wie körperliche Gesundheit, kommt von Balance von den Elementen. Diese zwei sind auch miteinander sehr eng verbunden. Diese Balance der Geistesfaktoren, ist das jetzt nur in der Meditation oder auch außerhalb? Wenn man übt in Meditation, dann muss es bleiben. So, wahre Meditation ist das Leben. Das ist... Diejenigen, die in Meditation etwas erreicht haben, der Sotapanna, der übt Samadhi, dann muss im täglichen Leben eben die meiste Zeit die Sakadagami noch mehr, die Anagami noch mehr, und der Arahat, dann kann nicht Samadhi verlassen. Aber diese Samadhi hier heißt nicht, dass er immer Zustand von Jhana übt. Jhana ist nur Training, damit man den Geist in Zustand von Balance hält. Wenn man das, diese Training durchgeführt hat, dann auch im täglichen Leben wird man imstande sein, Geist in Zustand von Balance zu halten. Das heißt nicht, dass er sich nicht freut, er freut sich, aber ohne Unreinheiten des Geistes. Das heißt nicht, dass er kann nicht jemanden schimpfen, er kann schimpfen, aber ohne Unreinheiten des Geistes. Das ist Zustand des Geistes in Balance. Einer, der nicht diesen Zustand hat, wenn er schimpft, er ist außer Balance. Aber jemand, der dieses Training durchgemacht hat, er kann schimpfen, Geist bleibt in Balance, er hat keine Unreinheiten des Geistes dabei, er schimpft, damit er den anderen hilft. Okay, dann erste ist Anativata Sankhara, die Kräfte, die Inhalt des Geistes bestimmen, sind, bleiben im Zustand von Balance. Es wird kein Mangel da, es wird auch kein Überschuss. Was immer man erfährt, wenn man erfolgreich dieses Training in Anapana Samadhi durchgeführt hat, wird man erfahren mit diesem Zustand von Balance von mentalen Faktoren. Deswegen der Buddha erklärt, derjenige, der viel Anapanasati geübt hat, auch im Prozess von Tod, er kann diese Achtsamkeit klar wissen und Balance von Fakultäten aufrechthalten. Schmerz und Freude werden dann nicht mehr Hindernisse, sondern werden erfahren mit Gelässigkeit, Gelassenheit. Das ist der Zustand von einem, der sich gut in Anapanasati geübt hat und der hat viel diese reine Betrachtung geübt. Dann, wenn der Geist in diesem Zustand von Anativata Sankhara, die Kräfte des Geistes werden im Balance sich befindet. Was ist das für ein Geschmack? Ein Geschmack. Ekarasa. Ein Geschmack von Befreiung von allen Unreinheiten des Geistes. Das ist dann Ziel von Samadhi-Training. Das ist dann diese neunte, was wir gelernt haben, neunter Zustand von Samatha bleibe. Im neunten Zustand von Samatha bleibe gibt es nur einen Geschmack. Alle Inhalte des Geistes werden im Zustand von perfekten Balance. So der Geist rutscht so wie was? Na prima. Dann, es ist gar nicht so einfach, was noch weitere zwei Eigenschaften von letzter Stufe von Training in Samadhi sind. Adhidhana, man muss Entschluss haben, in diesem Zustand, dieser Zustand, wie wir schon erklärt haben, muss man unbedingt erreichen, indem man in Jhana eintreten will. Aber wir, kleine Spätzen, wir können das behalten, nur für nicht sehr, sehr lange Zeit. Dann diese größere Falken, heute haben wir gesehen, in Falke in den Alpen. Hier gibt es in der Nähe Falken. Hast du nicht gesehen? Tja. Wir haben gesehen heute im Wald. Wenn man. Bist du sicher, dass das Falken war? Sicher, wie ich sicher sein kann. Hier gibt es auch eine Rane. Also, da. Ja, Nyanamudi macht mich unsicher. Okay, es tut mir leid. Ich bin kein Vogelexperte, aber ich werde noch lernen. Das war eine Falke, ja? Michael bestätigt. Ich kenne ihn aus Berlin. Okay, da war es ein bestimmter Falke. Das war ein Brandenburger. Okay. Also, wenn man richtig übt mit Entschluss, dann allmählich von Spatz wird ein Falke. Hm? Und wenn man dann vierte Eigenschaft, wenn man, was diese sechste Kraft, Abhyasa, wenn man viel, Abhyasa heißt, viel Übung gemacht, jeden Tag Übung macht den Meister, dann allmählich wird man wie was? Adler in der Schweiz. Da kein Platz für Zerstreutheit des Geistes mehr. Wenn man das hat, dann kann man alle möglichen Kuchen backen, Mandelkuchen, wie man will. Honigkuchen, wie man will, türkische, diese sehr schöne, diese Pistachio-Kuchen, wie man will, sehr schöne, schmeckhafte Kuchen, aber die Voraussetzung ist, dass man diese Zerstreutheit des Geistes so vermindert und dann beseitigt hat im letzten Ende. Wenn man von Spatze zu Falke wird, dann muss man sich Mühe geben. Und jetzt kommen wir zu 18 mit diesem Konzept von Schulung, das wir erklärt haben. Wir kommen zu den 18 Unreinheiten des Geistes in Bezug zu reinen Betrachtung von Atmen. Und erste ist, wichtig ist, dass man auch versteht, was in Theravada besonders betont wird, ist, dass wenn man mit Atmen arbeitet, man kann nur, wie Patisambhidamaga erklärt, Visuddhimagga auch zitiert diese Patisambhidamaga, man wird in Padana, Prayoga und Visesa, drei, diese Beispiel von Säge. Mit Säge, wenn ein Tischler arbeitet, er wird imstande sein, sein Padana, seine Anstrengung erfolgreich durchzuführen. Nur wenn er mit der Säge bleibt auf einem Punkt. Wo Säge berührt das Holz. Das Holz. Ich bin hoffnungslos mit der, die das. Das Holz. Wenn, wo die Säge berührt das Holz, wenn er da bleibt, nur dann kann er durchführen seine Anstrengung. Und was ist die Anstrengung von Yogis? Er befreit sich von dieser Grobheit des Geistes. Er läutert seinen Geist nur in, so wie der Tischler wird erfolgreich in seine Anstrengung Holz zu schneiden, nur wenn er zu dem Punkt seinen Geist führt, so wird der Yogi auch den Geist läutern kennen, nur wenn er bei dem Meditationsobjekt bleibt, bei Berührung von Einatmen und Ausatmen. Dann, indem er Geist läutert, er kann seine Arbeit durchführen. Was ist die Arbeit von Yogi, der sich in Anapanasati übt, Zweck Samatha, in Jhana zu, die Jhana zu erreichen? Das ist seine Arbeit. Und er kann Visesa, er kann noch die Hehere erreichen. Was ist Hehere? Das sind dann die verschiedenen Stufen von Heiligkeit. Das kann er alles erreichen, nur indem er sich mit dem, die Säge bleibt an dem Punkt, an einem Punkt, wenn er wackelt mit der Säge, dann wird er nicht diese, seine Anstrengung, seine Arbeit und zu noch bessere kommen können. Also parallel dazu, der Yogi, wenn er folgt Einatmen und Ausatmen, er folgt Einatmen und Ausatmen an dem Berührungspunkt mit Einatmen und Ausatmen. Das ist so, wie diese Säge muss unbedingt bleiben bei dem Punkt, wo man sägt. Wenn man geht weg von dem Punkt, wird man immer wieder anfangen müssen. Und dann Holz sieht der Tischlermeister dann kommt und schimpft ihn und schmeißt ihn weg. Genauso, wenn der Yogi wackelt, dann nicht Tischlermeister, sondern dieser Sitz von Indra wird nie heiß und er kommt nie zu Hilfe. Okay, dann wenn der Yogi dann verfolgt, einatmen, verfolgt heißt hier auf dem Berührungspunkt. Er lässt nicht zu, dass sein Geist sich innerhalb des Körpers verliert. Das heißt, er lässt nicht zu, dass er sich zerstreut innerhalb des Körpers, dass er fängt an, sich beschäftigen mit Atmen in Bauch oder in Brust. Er bleibt immer bewusst von dem ganzen Zug von Einatmen an einer Stelle, wo die Säge berührt. Hier die Säge ist Atmen, berührt. Spitze von der Nase oder obere Lippe oder wo immer er außerhalb von den Nasenlöchern einatmen bewusst wird. Und Passasam Anugachanto, wenn er verfolgt ausatmen, er verliert sich nicht, sein Geist wird nicht zerstreut draußen. Er bleibt immer bei, in Einatmen und Ausatmen, bei dem Berührungspunkt und lässt sich nicht von inneren und äußeren Phänomenen zerstreuen. Dann dritte und vierte Unreinheit des Geistes ist, dass wenn er einatmet oder ausatmet, er hat Nikanti in Bezug zu Einatmen oder Ausatmen. Nikanti heißt, ist ein Synonym von Tanha. Er hängt oder er will, er freut sich mit Anhaften, er freut sich an Einatmen und Ausatmen ziegen. Er haftet nicht mehr. Er haftet. Fehler. Okay. Jetzt dritte, vierte, fünfte, sechste ist, weil er einatmet, er ist Abhibhuta. Abhibhuta, wie kann man übersetzen? Er ist Abhibhuta heißt auf Englisch overwhelmed. Wie sagt man? Er ist überwältigt. Wenn er einatmet, er ist überwältigt von den Betrachtung von Einatmen. Deswegen in Bezug zu Ausatmen hat er Murcha. Er ist nicht klar über Ausatmen. Er sieht nicht klar Ausatmen, indem er überwältigt ist von den von die, der Tatsache von Einatmen. Kann man, ist das klar? Es wird vielleicht überbetont. Überbetont. Hm. Überbetont. Überwältigt ist zu mächtig. Okay, er überbetont Einatmen und wird haben Murcha, Unklarheit gegenüber Ausatmen. Oder er überbetont Ausatmen und wird dann nicht im Klaren in Bezug zu Einatmenzug. Deswegen die Klarheit von Einatmen und Ausatmenzügen wird sich nicht ausgleichen können. Hm? Das ist sehr wichtig, dass man das versteht. Das ist dann eng verbunden mit den nächsten 6 Übungen, die kann man zusammensetzen. Wie erklärt, auch in Visuddhimagga, dieser Prozess von reinem Betrachtung von Atmen hat 3 Elemente. Diese 3 Elemente, wenn man erfolgreich diese Training in reine Betrachtung durchführen möchte, diese 3 Elemente müssen mit gleichmäßigen Geist erfahren werden. Und was sind die 3 Elemente? Erste ist Einatmen, zweite ist Ausatmen und dritte ist Anapana Nimitta. Anapana Nimitta heißt Berührungspunkt hier von Einatmen und Ausatmen. Also die Aufmerksamkeit muss gleichmäßig gerichtet werden an diese 3 Elemente. Keiner von diesen 3 Elementen darf mehr klar sein als der andere. Das ist Training in Anapanasati Samadhi. Anapana Nimitta, das heißt Berührungspunkt, wo er Einatmen und Ausatmen erfährt. Einatmenzug und Ausatmenzug, diese 3. Wenn Einatmenzug diese ein von denen ist zu schwach, dann der Geist wird kampati, er wird geschüttelt sein, kann man sagen. Er wird schütteln, er wird wackeln ist nicht gut. Kampati heißt unstabil. Hm? Er wird zittern. Hm? Zittern ist gut. Hm? Wenn Er wird zittrig. Der Geist darf nicht zittrig sein gegenüber einem von den drei Elementen. Er muss sich so bemühen, dass wenn er die Aufmerksamkeit auf Einatmen lenkt, der Geist wird nicht zittrig gegenüber Ausatmen und Anapananimitta. Wenn er Aufmerksamkeit zu Anapananimitta, zu Berührungspunkt von Einatmen und Ausatmen lenkt, der Geist wird nicht zittrig gegenüber Ausatmen und Einatmen. Wenn er seine Aufmerksamkeit auf Ausatmen, wir haben Einatmen gesagt, Ausatmen lenkt, dann der Geist wird nicht zittrig gegenüber Einatmen und Anapananimitta. Wenn man das erreichen kann, hat man viel erreicht. Aber verändert sich das Verhältnis der drei zueinander? Wenn man Aufmerksamkeit auf einen von den drei lenkt, der Geist darf nicht zittern in Bezug zu den anderen. Das ist sehr wichtig. Deswegen wird diese Aufmerksamkeit allmählich vollkommen gleichmäßig sein. Was dann? Zu Samadhi führt. Ist das klar? Warum nimmt man eigentlich den Atem und nicht sowas wie den Herzschlag, der doch viel weniger selbst beeinflussbar ist? Wenn ich jetzt nicht den Atem als Objekt nehmen würde, sondern den Herzschlag, der ja viel weniger von mir beeinflussbar ist, wäre das nicht einfacher? Dann versuchen Sie mit Herzschlag in Samadhi kommen. Niemand ist mit Herzschlag zu Samadhi gekommen. Wissen Sie, was Samadhi ist? Jhana hier. Ich spreche von Jhana. Niemand kann mit Herzschlag in Jhana kommen. Ja, ich frage warum. Weil letztendlich ist es doch auch ein. Kann man doch die Aufmerksamkeit auch an so einem Punkt festmachen? Das ist kein Objekt, das wahrgenommen werden kann mit demselben Geist, ist nicht möglich. Und Objekt kann nicht vereinigt werden. Das ist Voraussetzung für Samadhi. Wie wird Herzschlag vereinigt? Haben Sie schon einen vereinigten Herzschlag gesehen? Okay, dann wir kommen zu letzte 6. Was kommt da? Ja, ist klar. Letzte 6 ist, wenn ich mich gut erinnere, Abhinatta Apanatta. Diese Geist, das reine Betrachtung von Einatmen und Ausatmen übt, er muss zu dem Zustand kommen, dass er zu keinen von den drei Elementen, die an dieser Meditation beteiligt sind, Berührung von Atmen, Einatmen und Ausatmen. Er hat einen Geist, das sich zugezogen und hingezogen und abgestoßen. Kein von den drei Elementen darf Objekt von Hingezogenheit und Abgezogenheit sein. Abgestoßen. Abgestoßenheit. Kann man so übersetzen? Ja, die Pali ist sehr, sehr präzise. Manchmal ist es schwer zu übersetzen. Abhinata heißt Anziehungskraft. Anziehung. Apanata ist abstoßende Kraft. Also es darf nie erscheinen, diese anziehende Kraft und abstoßende Kraft in diesem Prozess von reinen Betrachtung. Dann, nächste ist, wenn man reine Betrachtung und über Einatmen und Ausatmen übt, an der Berührungsstelle, man soll nie zulassen, dass der Geist sich von vergangenen Objekten oder zukünftigen Objekten ablenken lässt. Ja, ist das klar? Nicht vorauseilt und nicht nachhängt. Nicht vorauseilt und nicht nachhängt. Okay. Nicht von vergangenen Objekten und von zukünftigen Objekten wird der Geist nicht abgelenkt. Er bleibt bei klaren Erfahrung, auch wenn solche Objekte erscheinen, er bleibt bei klaren Erfahrung von diesem Einatmen und Ausatmen. Sind es dann Gedanken oder Menschenverstand? Gedanken oder der Geist hat Tendenz zu schon. Er will in Zukunft gehen, in diesem Prozess von Einatmen und Ausatmen folgen. Oder er will sich zurückerinnern an diese, was Anfang von dem, wenn er schon in Mitte ist von Ausatmen, er wird sich erinnern auf Anfang von, das kann dann sehr subtil sein. Wenn es der Fall ist, dann die Einspitzigkeit des Geistes wird dann verschwinden. Es ist ein bisschen anhaftende Tendenzen und ungeduldige Tendenzen. Es hat damit zu tun. Ja. Kann man sehr subtil erklären. Obwohl der Kommentar zu Patisambhidamagga spricht nicht viel davon. Aber man kann das auf sehr hoher Ebene auch interpretieren. Das ist eben diese Meisterschaft von Samadhi. Diese neunte Bleibe, das normalerweise wir kleine Spatzen nicht lange aufrecht halten können. Ist sehr schwer. Braucht viel Sati. Sehr viel Sati. Sati ist nicht genug. Da muss viel mehr sein als Sati. Mit allen anderen Sachen, die wir gesprochen haben. Sati, Sampajanya, Virya. Die drei sind entscheidend. Und in subtile Zustand des Geistes, Virya, ist entscheidend. Der Geist soll nicht intervenieren im Prozess von Einatmen, aber er soll auch nicht das ignorieren. Das ist sehr schwer. Da dieser Zustand lange Zeit aufrecht zu halten, ist sehr schwer. Ohne intervenieren, aber ohne auch nicht intervenieren, bei dem Atmen zu bleiben. Das ist dann Meisterschaft in vollkommen reinen Betrachtung. Das heißt lange Zeit. Hm? Das heißt lange Zeit. Also wir haben gestern von 3 Jahren gehört. Ne, lange Zeit in der Meditation. Wenn man sowas gelernt hat, kann man tagelang dann im Zustand von Versenkung bleiben. Was nur die großen Meistern kennen. Minus als Param. Das ist noch bleibt 2 Sachen. Abhinata, Apanata, Nagachanto. Lassen wir das. Das Nachschlagen, Patisambhida Maga. Ich bin heute. Für uns kleine Spatzen. Moment, es sollte kommen. Ich war heute spazieren. Moment, es muss schon kommen. Okay, dann morgen erklären wir das. Also, diese reine Betrachtung des Atmens, wenn man das so versteht, ist sehr eng mit Training in Weisheit verbunden. Und wir haben erklärt, dass diese beide Training in Vipassana und Training in Samadhi lassen sich erklären in der Asanga-Tradition durch 7 machen in 7 Manasikaras. Die werden wir noch erklären, weil wir haben sie schon erwähnt. Und diese 7 Manasikaras erscheinen in Samatha und auch in Vipassana. Und sie sozusagen bringen die 2 zusammen. In der Schule von Asanga, der Meditierende sollte verstehen, was sehr wichtig ist in Entwicklung von Meditation, 4 Objekte. Objekt von Samatha, wie wir haben gesagt, ist der undifferenzierte Pratibimba, undifferenzierte Bild im Geiste. Objekt von Vipassana ist differenzierte Bild im Geiste. Wenn man in Samatha und Vipassana Fortschritte gemacht hat, die 2 kommen zusammen. in, dritte Objekt in Meditation ist, die Erfahrung oder die Limit von der Realität. Man erfährt, indem man Erfolg in Samatha und Vipassana hat, erfährt man die Limiten oder die Grenzen der Realität. Grenzen der Realität heißt, im Sinne, dass dieser unterscheidende Geist, wir haben schon gesagt, dass Weisheit, gibt es zwei Sorten von Weisheit, unterscheidende Weisheit und nicht unterscheidende Weisheit. Wenn diese unterscheidende und nicht unterscheidende Weisheit sich ergänzen, man hat erreicht die Grenze von Realität. Auf Sanskrit heißt das Yava Bhavitakata, Yatha Bhavitakata. Yava Bhavitakata heißt, man hat unterschieden die verschiedenen, die fünf Aggregate von Existenz, die 12 Ayatana-Sphären von Wahrnehmung, die 18 Elemente von Wahrnehmung, die verschiedenen Namas und Rupas, das sind die wahren Elemente von Erfahrung. Und man hat sie unterschieden mit Yava Bhavikata, mit Verständnis von Leerheit, von Soheit. Diese Limite von Wahrnehmung existieren in Leerheit. Sie können nicht ohne Leerheit existieren. Wenn man das verstanden hat, hat man erreicht diese Grenze der Realität. Man wird dann imstande sein, die Samatha und Vipassana in eine Einheit zu integrieren. Dann, wenn man sich in Samatha und Vipassana zur Perfektion gekommen ist, das ist dann die vierte Objekt, wo vollkommene Reinheit, vollkommene Reinheit von Betrachtung da ist. Das heißt, dass Samatha und Vipassana hat erreicht sein Ziel. Und dies geschieht dann in diesen sieben Manasikaras, sieben Aufmerksamkeiten oder sieben Sorten von Aufmerksamkeit, sieben Sorten im Geiste machen, die wir erklären dann morgen, heute keine Geschichte. Ist ein bisschen zu ernst. Die Gisela sieht schon sehr ernst aus. Sollte ich. bisschen Geschichte erzählen, aber dann lassen wir für morgen. Okay. Das ist ein bisschen Abhidhamma, ein bisschen kompliziert. Mach nichts.